Der Vorsitzende des Kabinetts der TVJK, Park Bong-jo, suchte das Vereinigte Düngemittelwerk Hungnam und das Vereinigte Vinylenwerk Aktor Fibra auf. Er besichtigte verschiedene Orte der Werke und ergriff bei der Besprechung die entsprechenden Maßnahmen. Und bei der Besichtigung der Schwachstelle Hamhung der Staatlichen Akademie der Wissenschaften betonte er, dass der Bereich der Wissenschaft und Technik einen tatkräftigen Kampf um Spitzenleistungen entfalten und die Rolle einer Lokomotive beim Aufbau einer Wirtschaftsnation spielen solle.